Von Depeche Mode selbst, wenn all die Gruppen, die so, wie sie noch vor Jahren selbst geklungen haben, übrigens nicht besonders gelitten. Viel höher im Ansehen der Gruppe stehen Bands, die ihren Sound, die ihrem Sound eine völlig neue Note verleihen. So geschehen mit dem kalifornischen Dance-Projekt Rabbit in the Moon und ihrer Version von Waiting for the Night.